Die Teilnehmer der zweiten Tagung des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds und der Generalversammlung der Mitglieder des Fonds richteten am 5. Oktober einen Brief an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin hieß es: Die zweite Tagung des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds und die Generalversammlung seiner Mitglieder seien zu einem bedeutsamen Anlass geworden, aus dem die Teilnehmer darüber beraten haben, die Größe von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il noch aktiver zu propagieren und die Arbeit des Fonds weltweit zu erweitern und zu entwickeln. Während des Besuches haben sie die erstaunlichen Ereignisse unmittelbar erlebt, dass die TVJK trotz der beispiellosen Isolierungs- und Erdrosselungsmachenschaften der Imperialisten gegen sie als eine Atommacht mit Wasserstoffbombe auf der politischen Weltarena aufgetreten sei. Dabei haben sie nochmals festgestellt, dass alle Erfolge des koreanischen Volkes der klugen Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un zu verdanken seien. Mit dem großen Stolz darauf, Mitglieder des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds mit den Namen der großen Menschen zu sein, werden sie wie das koreanische Volk, das zum Aufbau eines starken sozialistischen Staates energisch voranschreite, auf alle Fälle einen großen Fortschritt in der heiligen Sache für die Entwicklung des Fonds zu einem die ganze Menschheit umfassenden machen.